Der Bayerische Rundfunk bringt eine Komödie von Marie-Louise Fleißer. Der starke Stamm. Bearbeitet und als Hörspiel eingerichtet von Leopold Ahlsen. Was ist denn? Mein Rehr müssen wir grüßen, mein Schürranzen müssen wir machen. Ja, jetzt hat Lerei es heute zu. Wie das? Du kannst nicht lesen, wir haben Beerdigung. Das ist eine dumme Geschichte. Sauber. Das war eine schöne Leiche, das muss ich sagen. Ja, gerade schön hat er geredet, Herr Pfarrer. Aber mach, ich muss heim. Na ja, jetzt haben wir unser Zehnter eingeräumt. Ich bin ja ein schichtiger Esel. Ja, Schwager. Es ist halt ein Kreuz. Mein herzliches Beileid, Herr Bitterwolf. Dankeschön, Frau Gröber. Jetzt habe ich mein Zehnter nicht mehr. Gestern habe ich mir so angeschaut im Leichenhaus. Sehr. Weil ich da nicht gewusst habe, ob ich das heute noch da packe mit meinem Dienst. Naja, als Hebamme ist schnell was versammt, gell? Ich habe heute schon einen Wurm gehabt, wissen Sie? Ja, schau. Zu wem ist er denn gekommen, der Storch? Zum Sekretär Mappmer. Ja, ja, die waren sterben. Die anderen kommen auf die Welt. So ist's. Mhm. Ja. Es ist aber geschwind gegangen bei der Frau Bitterwolf. Mhm. Ihre Sack. Wir sind unten in der Werkstatt und wir haben einen aufschauen, weil es gar nicht runterkommt. Liegt die Frau nicht im Bett und ist tot. Dass sie jetzt sowas hat. Lang hat's rumzäpft. Aber zum Schluss ist geschwind gegangen mit meiner Zinta. Zu jung hat meine Schwester sterben müssen. Jetzt brauchst du auch nicht mehr warnen, Balbina. Jetzt ist schon, wie es ist. Man hat schon gesehen, dass die Frau gar hat herleihen müssen. So eingefallen, wie es war. Und die Hände waren ganz gelb. Nein, das waren Handschuhe. So? Das waren Handschuhe? Ja, gleich Seelederhandschuhe. Die haben wir ja angezogen. Die haben wir noch gehabt. Voll schön ist draußen gelegen, euer Zinta. Bloß die Haare sind ja auf der Seite rausgehängt. Wir haben ihr einen Kamm gegeben. Einen eingelegten Kamm. Den müssen sie ja genommen haben. Den Kamm habe ich nicht mehr gesehen. Sie werden da nicht was behaupten. Habt ihr den Kamm noch gesehen? Mm-mm. Nicht, dass ihr wisst. Ich einmal nicht. Wenn der wieder angegangen hat. Es sind derselben Frau ihre Geschäften. Seien Sie bloß vorsichtig mit so einer Behauptung. Wissen, wann sie es tut, mein Zinta. Ich tat sie so beideln. Gott hab sie selig. Grüß Gott. Grüß Gott. Jetzt ist sie aber gegangen. Jetzt kommt schon hier an die richtige Adresse. Selben Frau und Sie, das sind nämlich Schwestern. Ach so. Mhm. Ein frisch Schlifterl hat's heute. Macht einen ganz hungrig. Recht hast, Vetter. Steht's nicht so himmellang rum, Leute. Geh mal heim. Ja. Dann hat uns was gekocht. Das ist ein Wort. Sonal, bist fleißig? Ja, es ist der Vater. Ist er drin? Er muss jeden Augenblick kommen, mit den ganzen Verwandten. Von ihm? Nein, von ihr, die Schwägerin und der Schwager und ich glaube noch ein Vetter. Ja, dann waren die nicht drei Geschwister. Aber die selige Frau war schon eine andere. Ja, wer hätte das gedacht, dass die Frau so schnell stirbt? Wie sind wir aufgesetzt ist. Grüß Gott, Beinahm. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, Anna. Steht schon alles auf dem Tisch, Herr? Ist schon recht, einmal. Sieh, Herr, ja. Der Vater war in der Küche. Er möchte den Herrn selber. Warum kommt er denn nicht zu uns rein? Sitz hinten noch hier dabei. Der zwei, wenn's da warm wird. Mhm. Esst und trinkt's, was schmeckt's. Bei meiner Zinta soll man sagen, das war ein schöner Leich. Ah, das war's ja. Da gibt's einmal gar nichts. Fang's nur rum, ich bin gleich wieder da. Was hat er denn Wichtiges mit dem alten Schindler? Was ist denn so präsent? Hm? Ich kann mir schon denken, was haben miteinander. So? Was hast du denn narrisch? Das ist ein Bratl. Respekt. Respekt. Mein herzliches Beileid, Herr Bitterwolf. Danke, Herr Schindler. Zur Beerdigung bin ich halt hergefahren. Das ist aber schön von Ihnen, Herr Schindler. Wenn es nicht zu uns einer kommen, auf ein Glasl. Nein, ich muss zum Zug. Bloß, warum ich noch zu Ihnen hergekommen bin, ja. Es ist mir so zuwider, Herr Bitterwolf, aber... Ja, dann sag schon. Ich muss kündigen für meine Tochter. Was? Sie steht bei Ihnen raus. Ja, sind Sie so gut. In dem, dass mir das nicht mehr recht ist, wenn Donald noch bleibt. Warum noch nicht? Witwe und ein junges Mädel in ein Haus und keine Frau dabei. Das ist mir als Vater nicht recht. Ja, was fällt denn Ihnen nicht ein? Passieren dort auf ein nichts. Da bin ich Ihnen doch gut. Na ja, das schon. Das. Die werden wir Donald doch lassen. Schauen Sie, das ist ja das Geschickte, dass die alles weiß, wie es mir jetzt 10 Tage gemacht hat. Sie werden mich doch nicht aufsitzen lassen. Es ist mir zuwider genug. Sie sind nicht von selber gekommen. Das hat Ihnen wer eingespielt, ne? Ja, mein. Schwester von der seligen Frau wird schon wissen. Aha, die liebe Schwägerin was. Hat man fast sowas gedacht. Auf meine Schwägerin brauche ich es nicht gehen. Hat er uns gesagt, Herr Schindler, die hat einen Teufel. Ja, das mag schon sein, aber ein Witwer und ein junges Mann. Passieren dort dann nichts, wenn ich sag. Verlassen Sie ihn auf mich. Das Bier ist für ja nicht schlecht. Ein wenig Lack kommt es mir für. Hm? Wisst ihr das Neueste schon? Nein. Was? In Heroldsbach ist Mutter Gottes erschienen. Geh. Mhm. Ich weiß nicht einmal, wo das Heroldsbach liegt. Nein, wenn ich so. Ein ganzer Haufen Kinder soll es gesehen haben. Na, was Kinder sagen, auf das muss man nicht gehen. Nein, das soll wahr sein. Da fahren eine Masse Leute hin. Das werden schon die Richtigen sein. Du natürlich. Du bist der Kalte. Meine Frau glaubt's. Ja. Mhm. So, Leonhard, bist gleich gar einmal da. Wie du siehst. Ja, was hast denn? Was schaust du denn über zwei? Hm? Ja, nix. Das weißt du am besten. Ich? Mhm. Gut hast du mir's gemacht, Palpina. Ist dir aber nicht rausgegangen. Und Annal bleibt da, dass du das weißt. Setz noch dein Bulli schnauf. War kein schlechter Schon, wenn ich aufpasse auf dich. Ich bin alt nur. Na, ihr werdet doch nicht ein Streiten anfangen. Mhm. Das ist nicht gestritten. Nee. Sag bloß, dass ich auf ihn aufpassen muss. Ist bloß gut, dass du zu Wasser Zeit drin gut aufgekommen bist. Und ich bin herin in der Schanz. Könnte erst noch sein, dass ich denn da nicht komme. Mach Tanz. Nein, ich mach keine Tanz. Weil ich nehme hier mit einer Arbeit, dann habe ich den gleich beim Krawattel. Mit wem arbeitest du? Na, den kennst du nicht. Der muss für mich mit meinem Motorrad in die Dörfer umeinanderfahren und meine Automaten ausnehmen. Hast du Automaten? Na, überall in die Dörfer umeinander. Weißt denn du das nicht? Das ist das erste Wort. Ne? Ich wär jetzt reich. So, du wärst reich. Ich kann einen neuen Markt finden. Der macht das Gleiche. Der hat ja schon einen Haufen Geld bei uns. Ne. Was sind denn das für Automaten? Ja, wo man heute halt was damit gewinnt. Ne? Glücksautomaten. Ja. Wo man die Leute damit ausschmiert. Ich schaff's ja nicht, dass wir's reinschmeißen. Dass du vielleicht in Verruf kommst. Überhaupt, wo hältst du das Geld her? So Automaten schmeißen sie einem doch nicht nach. Ja, was? Zur Anzahlung hat's gelangt und das andere treibe ich schon auf, da ist mir nicht drum. Grüß dich Gott, schöne Bäuerin. Das ist ja so viel wie ein Beschiss. Das sehe ich nicht ein. Kann er uns ein Ringel gewinnen oder ein schönes Kettel für seinen Schatz, wenn er Glück hat? Oder ein Dreck, gell? Allebei müssen die Mieten die Mehren sein, sonst war er nichts drauf verdient. Pass bloß auf, dass der Onkel von Roten Eck nichts davon spannt. Das war einmal kein Freund von den Automaten. Den darf ich halt nicht auf die Nasen aufbinden. Gell, da schlagt dann auch da schon ein bisschen das Gewissen. Der einzige Geldige in der Verwandtschaft, der war einen Sohn auf uns gekriegt. Da waren wir aufgeschmissen. Ganz aufgeschmissen waren wir schon nicht. Wir sind auch Leute. Du, was ist, Schwager? Hast keine warme Hosen nicht übrig von meiner Schwester? Ja. Eine warme Hosen hätte ich halt braucht, das ist ja bloß, dass man drüber redet. Da müssen wir erst zeigen, was da ist. So, der Hunger ist gestillt und der Wille ist erfüllt. Trinkt euch zusammen, Leute. Ja. Wir dürfen uns nicht mehr lang halten. Nein, nichts da. Legt euch nur rein, das ist der 10. ihr Schmaus. Die Herr muss mir ihr Ding erst schon tun, nicht? Hast auch wieder recht. War ein gutes Leute, dein Zehnter, das muss man hier lassen. Ja, das schon. Bloß mein Bub hat es mir verzogen. Und die dürfen zusammenrichten. Mi? Ja, die meine ich. Ist mir nichts bekannt. Schaut's dir noch. Sag dir du auch einmal was. Die 3 Stunden, wo wir heute schon beieinander sind, ist das der erste Ton. Mhm. Seid du froh, wenn ich stark bin? Habt ihr das gehört? Ha! Oh mein Vetter, der ist weit hinten, der Bub. Ja, ist schon wahr, auch, Hubert. Du bist ein Lapp. Nein, Vater. Weiß ich, der Fall, wenn ich stehe. Da ist meine Tochter schon anders benannt. Das ist Sackschwager. Hast keinen Mantel dafür? Weißt, der Wintermantel darf dir halt passen. Da müssen wir erst sehen, was da ist. Und überhaupt, Schwester kriegt Leibwasch. Das ist schon alle weiterbrach. Ja. Die schaut so. Die packen gleich alles zusammen. Mhm. Meine Frau hat mir auch was angeschafft. Weißt nachher, wir brauchen kein Gewand. Da müssen wir erst sehen, was da ist. Umkommen lasse ich nichts. Mhm. Du Schwager. Hm? Ich hätte Nähmaschine im Sinn. Aha. Dann ist er da bloß ein alter Teufel. Was? Meine Nähmaschine ist ein alter Teufel? Wir wissen schon, wie sie 10 damit hat rumjägern müssen. Du brauchst dich nicht rumjägern mit meiner Nähmaschine. Die kann ich selber auch noch brauchen. Da geht's zu. Das Weibersach wirst du brauchen. Warum noch nicht? Hm? Könnt ihr noch mal heiraten? Mach was willst du? Was? Halt die Fei zurück im Wittüberstand. Mhm. Lass du dein 10 erst kalt sein. Mhm. Na was, das Leben ist lang. Wer redet denn von jetzt? Bin ja nicht alt. Nee. In den besten Jahren. Ah. Ein du bist. Zuletzt hast gar du unser 10 ins Grab gebracht. Was? Sag's lieber, dass ihr so gut mit euren Weibern lebt wie ich mit meiner 10. Verstanden? No. Warum ist dann gestorben? Na, weil man halt stirbt, du mit Kuh, wenn's einem aufgesetzt ist. Ich hab gut gelebt mit meiner 10. Das bitte mal raus. Ich hab keine Lüder nicht gemacht. Na, von mir aus. Ich möchte bloß die Nähmaschine. Nie. Also, ich bin schon mit dem blauen Gewand zufrieden. Und Schwester kriegt Leibwasch, das ist schon allerweil so gewesen. Was bleibt denn da mir von meiner 10. Was willst du denn mit der Leibwasch? Die Nähmaschine ist raus. Ja, das ist ja so. Das ist doch mein Gott. Das ist ja so. Alter, Tränen für einen Grabstein, jetzt kommen wir da. Jetzt schon bald alle Tage was anderes rein. Mein lieber, der Stern ist für eine sinterheure Geschichte. Kann auch nichts machen. Bleib da! Schau dich nicht schon wieder raus. Und ich will was wissen. Was noch? Wie kommt denn das, dass ich auch so hoch eingeschätzt bin am Finanzamt? Was hast denn du draußen gesagt? Was mir halt gefragt wird. Das möchte ich auch wissen. Nein, allerhand. Ob wir ein Badezimmer daheim haben. Und was hast du denn gesagt drauf? Freilich haben wir ein Badezimmer. Was? Das kann man, wo wir eine Wanne eingestellt haben. Heißt bei dir Badezimmer? Ja, no, ist doch Zeitenschwarz so viel hinter meiner gestanden. Da hab ich doch nicht sagen können, dass wir hinten und vorne nichts haben. Was hätte sie denn die gedacht? Ach, du rümpf ich nach Noten. Da lese, was ich wegen deiner Seidenschwarz so viel zahlen darf. Jetzt darf ich Einspruch erheben wegen dir und umeinander rennen. Das nächste Mal weiß ich's. Mein Bub, muss man so lassen. Ich weiß gar nicht, wie ich zu so einem Gewächs komme. Wir haben gewiss auch unsere Dummheiten gemacht, wenn's fällig waren. Aber wollen sie mal was? Wenn ich an mich denke in deinem Alter, dann bist du der Kohlnehmer dagegen. Ja, weißt mir nichts, wie an die Wand drückst, Vater. Ich möchte schon lang was, aber ich darf ja nichts sagen. Warte noch, wenn ich dich in mein Geschäft nehme. Da lernst du das schon. Ich will aber nicht ins Geschäft. Das Geschäft ist mir zuwider. Du mein Geschäft nicht verachten. Den Jargon. Ich kann einmal nicht drinstehen wie ein eingesperrtes Vieh und auf die Leute warten. Da wäre ich krank. Du bist ja auch lieber in deiner Werkstatt wie im Lohn. Von mir in die Luft schauen kann man nicht leben. Ich will ja nicht in die Luft schauen, Vater. Studieren will ich. Was? Auf Försterei. Was willst du? Sag das nochmal, wenn da was rausgerumpelt ist. Förster möchte ich halt werden. Weißt du, das mei war der Wald. Sonst nichts mehr. In deinem Alter nochmal umeinander lernen. Ganz von vorn. Hast denn du kein Hirn nicht? Wer soll dich da halten, wenn du so lange nichts verdienst? Ich vielleicht. Ich will mich sowieso nicht mehr nassig. Andere Buben dürfen auch was werden. Ich hätte meinem Vater nicht so kommen dürfen. Und mein Vater hat auch Geld gehabt. Mehr als ich. Wenn ich kein Förster werden darf, dann wäre ich schon gleich lieber gestorben. Du lebst erst, bevor du vom Sterben redst, Jungs Gesicht. So leicht stirbt sie sich nicht. Ich wär ganz einfach ein Förster. Na, wär's halt! Wärst du schon einen Weg wissen, was du positiv meinst. Werden wir schon sehen, was du auf die Welt bringst. Jawohl, Vater. Und das wärst du auch sehen. Jetzt den schlag nicht um. So was. Siehst du, das gefreut mich. Dass du zu mir kommst damit, das macht mir direkt eine Freude. Bloß, Bub, helfen kann ich dir nicht. Ja, aber du brauchst doch einen, hast du gesagt. Und das Fahren kann ich auch. Die Arbeit ist ja schon vergeben. Zieh ich mir bloß die Feindschaft zu, wenn ich es dem wieder wegnehme. Hätte mir es selber passt, ich bleib auch lieber in der Verwandtschaft. Dann geh auf Beißenberg ins Bergwerk. Ach, gleich auf Beißenberg. Das tat ich natürlich schon nicht. Na, nicht, dass du meinst, dass du auf mich nochmal zurückgreifen kannst. Wenn ich fort bin, bin ich fort. Ich muss in Stellung, das hilft mir alles nichts. Also von mir aus. Dann muss ich es dem anderen halt wieder wegnehmen. Dem seine Rechnung hat er so nicht gestimmt. Fangst du am Dienstag gleich bei mir an, da trifft die kleine Tour. Mhm. Und wie muss ich das machen? Da kriegst du einen Zettel und da stehen deine Wirt drauf und die Dörfer, bis du es nacheinander fährst. Dein Vorgänger beißt dich schon ein. Schon recht. Was? Ein bisschen kannst du mich schon auch loben. Was soll ich denn da sagen, Tante Pina? Ich war auf Peißenberg eingegangen. Ja, du und dein Vater, ihr seid da zwei. Wie kommt er denn zurecht ohne die Mutter? Geht schon so weit. Ist diese Anna noch da? Warum soll die Anna nicht da sein? Wir sind mit ihr zufrieden. Hm, wie lange etwa? Gewiss und wahr. Der Vater schon auch. Das kann ich mir denken. Muss ich da einmal einen Überschein ziehen? Ja, aber sagst du ihm nicht, dass ich für den Automaten arbeite? Das passt ihm nicht. Na, wenn er es nicht wissen darf, ich sag's ihm nicht. Also, Hubert, und vergiss nicht am Dienstag die Tour. Nein, gewiss nicht, Tante Pina. Gewiss nicht. Fertig, Gott. Hey! Hola! Rapulhella! Muss doch daheim sein. Geh durch die Beine weit auf. Pulhellerin! Ja, was ist? Bin's bloß ich. Jetzt ist der Jackel. Er wird heute nicht mehr geschlafen. Nein, heute lassen wir's leben. Die soll in eurer Freude haben. Sie, haben Sie was zugebracht in meiner Sache? Sonst wäre ich nicht gekommen. Die nächste Woche wird schon entschieden auf der Spurkastin. Nein. Ja, ich mache einen am Birgen. Dann kriegst du das lausige Geld schon. Dann feiert einer nichts. Ich wollte es ihnen bloß zu wissen machen. Ich sag's halt, der Jackel, lasst nicht aus. Ich muss schon auch mit rein in die Automatengeschichte. Auf die hab ich einen Glauben. Sie sind schon gut dumm. Sauber, schon seid wieder raus. Ging es zu. Die Eltern werden nicht mehr jünger. Und sie werden sich doch nicht zu den Alten rechnen. Hm. Da bin ich ihnen vielleicht gleich nicht mehr gut auch, wenn sie das tun. Ja, dann kann man in 10 Jahren noch anschauen. Für das hab ich einen Blick. Ich sag nicht nein. Fühl mich noch ganz gut im Stand. Ja, dann kann man noch überall hinstellen. Eine Person, die sich auskennt und nicht vom Fleisch gefällt. Müsste sich jeder drum reißen, wenn sie einmal das im Sinn kriegen und geben den Witwenstand auf. Ich will es nicht verschweren. Wenn es einmal ist, ich melde mich bei euch. Haben Sie es gehört? Immer dabei lassen, Jackel. Das bricht uns nicht übers Knie ab. Aber eine andere Frei könnten Sie mir machen. Was war noch das? Sind Sie mein Wagen da? Ich weiß schon, was soll es denn sein? Ich packe bloß geschwind meine Sache zusammen. Geh, Jackel, fahren Sie mich nicht auf die Chance zu meinem Schwager. Geh, sind Sie so gut, hä? Wenn es weiter nichts ist, das mache ich ja doch gern. Schöne Frau. Dem wird es schon so anders raustragen. Gleich habe ich meine Sache bei uns, Jackel. Das ist ja so. Simi, Gott sei Dank. Anna, lass noch einen Rollan runter, gell? Ist schon recht, Herr. Hat jetzt der Schosch das Sofa noch alle Weine geholt? Nein, nur der wird morgen schon noch kommen. Wir haben schon mal recht, ist, darum geht man in den Weg um. Na, was ist denn das? Da wirst du nicht etwa noch sehen? Nein, ist bloß der Metzger. Ach so, der. Aber die Schwägerin ist vorher auch dabei. Was? Mit Sack und Pack steigt sie aber vom Wagen. Die ist mir abgekommen. Bleibt die bei uns? Du schon nicht. Schmerzlos noch. Bin's bloß ich. Werd ja schon recht sein, Schwager. Ein schöner Bockel hab ich da mitgebracht. So wie ich dich kenn, hast du was im Sinn? Aber nie. Ich hab mir gedacht, meine Tochter ist im Institut und ich hab dabei. Ja, wie die Frau läuft da bloß allein umeinander. Und dir geh ab. Na, geht's ja. Wärst du nicht fertig mit dem jungen Ding? So ist das auch wieder nicht, Balbina. Wir kommen schon durch. Nein, ich muss dir den Gefallen schon tun. Anna? Der Koffer kommt auf und der Reisekorb auch. Wird er schon recht sein, Schwager. Aber sagen kannst Schnaufer. So was kommt man da an. Wer lang fragt, geht lang hier. Ich werde mich um dich kümmern, weil ich der Zehnte am Totenbett versprochen hab. Ja, ich kann's schon nicht glauben. Ja, ich werde dich da nicht anlegen, Schwager. So schlecht wirst du noch da schon nicht sehen. Auf Ehren Seligkeit, Schwager. Ich leg drei Finger aufs Herz. Das Versprechen hat's mir abgenommen, dein Zehnte. Muss es halt glauben. Bloß glauben heißt nichts wissen. Also, ich zieh in die obere Stumm. Wenn's dann Schmerzen hast, kommst. Die ersten Monate sind die schwersten. Ich hab's durchgemacht. Ich hab alles für mich allein unterwählen müssen. Ist da ein Trost, wenn eins die Hilfe mir daneben hat. Ja. Das Sack lege ich jetzt im Hof hinter, das ist ein Gockel. Die bringt's einer so hin. So bringt's an die hin. Jetzt bleibt's ja doch da, die Schwägerin her. Ich muss doch nicht rausschmeißen. Jesus, das wird was. Jesus, die freut. Die freut. So, nur ein Stückchen. So, steht er schon. Halt, so ist recht. Das wird dem Herrn aber nicht recht sein, wenn da ein anderer Tisch herin steht. Geh, wie wird denn ein Mannsbett das kennen? Ein schöner Tisch haben und ins Nebenzimmer nachstehen. Sag's ja. So, und die Tür da drum mit ihren spinnenden Augen, die tun wir auch weg. Sie vor dem Putz steht, weil der Herr manchmal dort. Der darf einmal was schöner so schauen. Da habe ich ein Beutel von mir. Aber zuerst zeige ich es ihm in der Hand. Sehen Sie, das bin ich, wie ich jung war. Mhm. Das werden wir schon aufhängen dürfen. Meine Schwester ist auch drauf. Aber ich bin die Schöne. Ist nicht noch Kleid im Loch? Nein, nichts hat Kleid. Du hörst doch noch Leuten. Was ist denn das heute wieder? Bis jetzt ist noch Karl Lars nicht ins Geschäft gekommen. Ja. Warst du wie bei früher fort, Balbina? Warum? Bei der Mutter war ich. Sie. Ein schöner Gruß soll ich sagen und sie hätte Geld gebracht. Was? Das passt mir jetzt ganz schlecht. Bis jetzt hast du auch keins gebracht. Was konnte ich so alt weiß schon brauchen? Wer steht denn da auf einmal rein, hä? Weiß auch nicht. Wird schon was sein? Wirst das schon du sein, meine ich. Wirst du dir schon was abdrucken wollen für deine Automaten? Und sie druckt's von mir, hä? Da ist mir nichts bekannt. Ja. Aber das hab ich von eurer Tanz. Aber ihr habt's in 10 da drei rein, du. Weil's euch bei mir nicht schicken war. Was brauch ich, rimpf ich ab an. Wann bloß nichts mit dem Fremden geht, du. Du bist in der Brief vom Finanzamt. Der ist im Schublon. In Schublon geht er nicht rein. Er ist noch nicht aufgemacht. Sei nicht so grantig mit mir. Nein, ich bin nicht grantig. Schwager. Ja. Magst du meine Fotografie sehen, wie ich jung war? Ja. Zehnter ist auch drauf. Aber ich bin die Schöne, das haben alle Leute gesagt, wie sie das Bild gesehen haben. Hm, auf dem Bild. Siehst du, da habe ich das Gewand und mit den Fransen, wo du mit der Uhrkette drinnen hängen geblieben bist. Warte noch. Du weißt schon, weiß und nachher gegangen bist. Sag nur noch, dass ich meine Schwester gern bei dir ausgestochen hätte. Ja, wenn es gegangen wäre. Ich weiß es noch recht gut. Ich sehe dich heute noch in Krankstrecke. Da war ich noch jung und dumm. So, das wird aufgehängt. Dann auf nicht, ich sage dir, gell? Aufhänger auch noch, ich hab die ja in Natur. Überhaupt. Wo ist meine Frau Boss von Eichstätt hingekommen, he? Wo da euer Kind ist? Hast dich du in sie gestellt? Na ja, ich hab halt... Das ist meine Frau Boss von Eichstätt, wo das viele Geld gehabt hat und wo so unglücklich geworden ist. Gleich hängst du es wieder hin. Mit der habe ich eine Freundschaft. Die ist doch schon gestorben. Deswegen kann ich da eine Freundschaft mit dir haben. Das verstehst du wieder nicht. Vor der bin ich schon oft durchgestanden und obsiniert. Das war für eine schöne Frau. 70.000 Mark hat's gehabt. Aber deswegen ist du unglücklich geworden mit ihrem Mann. Weil man das nie im Voraus sagen kann. Wie man sich noch so abtun mag. Ja, und den Tisch hat's auch noch, als jetzt sich ist erst. Mhm. Ja, hör einmal, hast du denn die zerrissen? Meinst du, weil du gekommen bist, darfst du mir das ganze Haus am Kopf stellen? Ist bei dir gar nichts erkennt, wenn man das schön macht. Nein, ich will's aber nicht so schön. Auf der Stelle kommt der Tisch wieder rein, auf den man nicht anachten muss. Bei mir hat er jedes Ding seine Geschichte. Ich pfeife auf einen Tisch, auf dem ich Schreiben drauf nicht gelernt hab. Oh, langer, wenn du mir nochmal was tust, da herin in meinem Heiligtum, dann sind wir übers Kreuz. Hier noch wieder rauf auch. Ich weiß, was ist. Das Geschäft geht nicht um. Ihr drückt mir die Luft ab. Und mein Grübigen hab ich auch nicht mehr da herinnen. Jetzt freut mich schon bald gar nichts mehr. Lass das fort! Was schnaufst du denn, Bub? Manchmal kommt einem der Zweifel. Tante Bina zieht drüber und der Vater zieht nüber. Nichts Schönes haben wir so nimmer. Wissen doch nimmer, für was ich mich schenkt. Und wie es auch umeinander springt, Tante Bina. Hm. Und so, wenn es Zeugen geht, dann hat sie jetzt mehr andere Ausrede. Man muss dich halt rühren um die Sache. Ja, so steht ich hier und drauf. Auf. Und der Vater nicht spannen darf, dass ich für die Automaten arbeite. Weil er so drauf gelohnt ist. Das ist ja so grantig nur. Wie schaut er mich so von der Seite an, ob ich nicht nachgib? Ob ich ihm nicht endlich neigen in seinen Lohn? Gib halt dann nach, Bub. Machst du ihm eine Freude? Nein, nein, ich muss schon durch das Mausloch. Ich muss mir mein Wurst schon verdienen. Mir wird so viel nicht draus werden, wenn der die Tante nichts auszahlt. Das ist ja. Er muss das auch gerade der Förster sein, was du wärst. Hält man es halt ein. Für den Wald weißt du, Annel, da pass ich. Und der Wald, der passt mir. Da geh ich noch drin rum, ganz allein. Brauch keine Menschen dafür. Und muss mit keinem reden. Und dann höre ich, was die Vögel wissen. Und sie voller Weiden schon, was sie riert, weißt. Und was drin rumschwirrt und hupft, das gehört mir. Sagst du es? Da muss ich hin. Das ist mein Pflicht. So wie jetzt gehe ich bloß ein. Wenn du so ernst ist damit, dann wirst du schon schaffen. Okay. Wenn ich dich nicht hätte, dann bist du mir die Liebe. Da hast du was, wenn du mich hast. Sag das nicht. Ohne dich könnte man ja selber nicht gut sein. Du musst nicht gleich wieder rein. Ja, du bist das Lichtl ganz von der Weiden. Das muss man haben. Das brennt für mich ganz allein. Hey, Bub. Ja, was redst du denn daher? Ich werde mir es auch noch holen. Das ist der Liebste. Ich glaub Gott, du kommst auf Gedanken. Und wenn es so ist? Ja, Schnecken. Ja, dir wäre ich helfen. Ich tue nichts dazu, Hubert, das weißt. Hab schon ich auch was zum Sagen. Okay, sei nicht so hart. Ich bin nicht hart. Ich kann dich auch leiden, Bub. Ich kann dich gut leiden sogar. Aber nicht so. Ich hab mir was anderes gesehen. Das muss ich dir sagen. Gibst das ja bloß nicht zu, Annel, schau. Hubert, du spinnst. Ich weiß, was ich weiß. Sag mal, von was redst du eigentlich? Wirst das schon wissen. Hubert, mach mir nicht Angst. Geh. Hörst auf, Hubert. Geh, da ist doch nichts dabei. Nein, gib mir Ruhe, dummer Bub. Kerlsau, dummer. Du, geh weg. Weißt du auch, dass du schon lang fahren musst? Ich hab deinen Vater schon gehört. Was? Der Vater ist auf. Ist denn schon so spät? Ja, der, wenn die mit dem Motorrad erwischt, dann freu dich. Ich geh ja schon. Bin ja schon fort. Ist das nicht der Hubert, der da auf deiner Benzinkutsche nass fährt? Das wird schon so sein. Sag einmal, was tut denn mein Bub auf deiner Maschine? Er wird halt mein Fahrer sein, was denn sonst? Mein Hubert? Bist du nicht not immer? Als du den Buben auch noch nicht siehst. Hast du gar keine Chance, hä? Und ich hab gemeint, wunder, was ich tue. Ich hab für einen goldenen Namen. Mhm. Einen anderen schon, als dass du in den Dreck nicht ziehen darfst. Den Zigeuner macht er mir nicht. Da schieb ich einen Riegel vor. Na, geht er auf Beißenberg, sagt er. Na, soll er gehen? Ja, er kommt schon wieder, wenn er sieht, wie man da arbeitet. Ach, wirst das du schon nicht so weit treiben. Was darf denn die Leute sagen? Ich will es einmal nicht haben, dass sich mein Bub an den Automaten beteiligt. Bist ja du auch dran beteiligt? Wer? Ich? Ja, das ist schon nicht anders. Ich bin doch nicht gar so laut. Jetzt muss ich schon mal Deutsch reden, wenn's dass du ewig nicht spannst. Ich hab die Kästen ja anzahlen müssen, nicht? Und von wem hätte ich das Geld her, wenn mir das Zehnte nicht selber noch gibt, bevor die arme Haut gestorben ist? Wie? Geh, Schwager, du schaust. Ja, da muss ich schon schauen. Meiner Zehnter ihr gespart ist gut aufgekommen und liegt auf der Bank. Ich weiß das nicht anders. Auf der Bank ist gegangen, bevor ich es abgekommen hab. So wie man das Zehnter selber noch geschafft hat. Ja, wie kannst denn du sowas machen? Wie kannst du die gute Frau mit was plagen, wo sie gar nicht versteht und auch wieder kein reines Gewissen nicht hat, weil man das nicht einmal sagt? Wie kannst du deiner Schwester was rausnehmen für einen Zweck, wo ich niemals erlaubt hätte? Das hab ich nicht wissen können, dass du so dagegen stehst. Das hast du ganz gut gewusst. Und sonst tust du das nicht heimlich. Wie viel hat's dir denn gegeben? Ja, ihre 1700 Mark halt. Was, das Ganze? Das haben wir schon gebraucht. Also sowas. Ich bin da schlumm. Du hast doch vom Gewinn den dritten Teil. Schlecht ist das für dich auch nicht. Brauchst das vielleicht nicht, hä? Na, wir werden es nicht brauchen, dummes Gerät. Na, siehst du, und auf die Weise bist du mein Teilhaber geworden. Da, wenn du dich noch so weit weg tust davon, das ist schon nicht anders. Ein guten Allseits. Jesus, der Jockel. Wie hat's denn gegangen? Gut hat's gegangen. Herr, der Kredit ist perfekt. Gott sei Dank. Brauch bloß unterschreiben. War aber auch Zeit. Jetzt feiern sie nichts mehr. Sind Sie auch mit drin bei den Automaten? Ich werde auch nicht drin sein. Ist Ihnen nicht Angst ums Geld? Mein Geld? Das kann da davon noch mehr werden. Sind schon ganz andere gesund worden bei dem Geschäft. Der Arzneimarkt hat in einem halben Jahr 20.000 Mark gemacht damit. 20.000 Mark? Das glaubst du. Ja, das ist schon sehr viel Geld. Da kann ich 20.000 Mark schmeiße ich nicht weg. 20.000 Mark, wenn ich hab. Auf einen Schlag. Da bin ich auf einer Knopf. Schuldenfrei und pfeift bei du. Na, kommt jetzt der große Glam? Ich glaube, das hab ich mein Zehnter vom Grabal rausgeschmissen. Für das kann ich mich bucken. Die Automaten sollen leben. Wärst sehen, Schwager, wir werden reich. Mira, was, Carlo? Komm gleich. Wieder nichts. Ja, gibt es das auch. Geh nochmal. Was? Ja, Grütze, Türken! 10 Mal probiere ich das schon. Und ich soll aber nichts. Ich hab mit 16 Mal ein blau eingewickeltes Gurtel rausgeschmissen. Ach, das ist voll im Laden bloß ein Zehnerl kostet, mir Angst. Gerade das Kitterl mächtig, wenn er weiß, der Lüß so viel gefällt. Siehst die ganze Zeit drinnen liegen, bring's aber nicht raus. Jetzt probiere ich es nochmal. Ja, probier's mal. Ja, du roter Teufel! Halt auf, Wick! Schau mal ganz genau hin. Wo? Das Kettel kann ja gar nicht raus. Warum denn nicht? Ah, weil es angestiftelt ist, macht Pflanz. Da was? Fein raffiniert, wie das gemacht ist. Oh. Ganz da oben, wo man es kaum noch sieht. Ja. Oh, das ist gemein. Hohle Hand. Okay, ja, Gemeinheit ist das. Ich schlage es gleich aus, die Kettel. Hey, hey, hey, was ist denn? Ist er hin? Ja, bis jetzt noch nicht, aber gleich werde ich sehen. Nimm dich fett zusammen, gell? Wenn du einen Schaden machst, musst du ihn ersetzen. Ja. Wer bist denn du überhaupt? Was geht denn das dir an? Du schon ein wenig, meine dich. Da ist ja gehört, der hat einen Schlüssel. Das ist sein, meiner von den Leitbetrügern. Nimm dich verhalten. Hat's ihn zusammen, den Kerl macht's ihn kalt. Trau dir. Wir möchten unsere Zehnerl wieder. Ja, ja, seid doch für die Zehnerl. Ja, ja, ja, du, Balbina, ich hab von dir noch was zum Kriegen. Geh, du nicht so hungrig. Hast die letzte Woche noch nicht einmal abgerechnet von den Automaten. Brauchst mich nicht so hetzen. Hebst dich einer dort die Hand auf. Nicht mehr, als mir zusteht. Ich sehe nichts von einem Haufen Geld. Ich sehe ganz was anderes, mein Liebe. Ich bin ja nicht blind. Red mich bloß du nicht auch noch auf. Ich brauch jetzt meinen Kopf. Zum Leid ausschmieren, so viel ich. Aber mich legst du nicht rein. Ziehst du einen Schwindel auf und ziehst du Luder mich rein, dann lass ich mich nicht noch oben drei ausschmieren von dir. Mein Geld verlange ich, und zwar gleich. Oder du, da lebst was. Werd doch nicht gleich so rabiat. Ich geh schon und bring dir dein Teil. Komm an, auf einen grünen Zweig mit dem Mann. Das ist ein Kreuz. Aufs Geld aus, wenn der Teufel abzieht. Hubert! Ja, Vater? Wie kommst denn du wieder daher? Der ganze Ellenbogen hängt da weg. Du darfst dich auch weghängen, wenn du gleich so mit dem Motorrad stürzt. Sei wieder einmal gestürzt. Weißt du, man das bei dir stürzen? Warum? Kraft wird's halt wieder haben. Wenn du von den Dörfern draus kommt nichts rein zu mir. Dass du besser warst als wie ich. Wie redest denn du mit mir, Jungsgesicht? Nimm die Feit zusammen bitte mal raus. Weil es wahr ist. Aufmann und da das ja auch noch. Weißt du, weil du in letzter Zeit ein bisschen nachgeschmeckt hast ins dreckige Leben. Aber auf einem traurigen Weg bist mit deinen Automaten. Du eigensinniger Krawott. Steckst du aus, Geld davon? Das tue ich doch nur so lange, bis ich mein Geld wieder herin hab, was die andere gezogen hat von deiner Mutter. Ein gestandener Mann schüttelt sie ab wie ein Hund. Aber bei dir ist das ein Sinn und ein Schand. Sicher nicht ein. Das denkst nicht, dass du die Leute ausschmieren hältst und in einen Hofer mit reingeschmissen wirst. Dann wirst du doch nicht selber ein Leid ausschmieren heißen. Geh mir aus die Augen! Sonst fangst du an, nicht, gell? Wie ist er denn gegangen heute, Bub? Dann wird's einem schon gehen. Den ganzen Tag nichts Warmes zu essen. Die Leute kochen haben nichts, die sind alle am Feld draus. Da, Bub, hast du deine Suppen. Mir lohnt auch mir besser. Du hast mir gerade auch mehr Geld gezahlt, seitdem fällt nimmer. Dein Geld ist ja bei mir gut. Wir sind schließlich verwandt, nicht? Und bei mir weiß man lieber. Ist ja so nicht zu viel für das, was man tut. Wenn wir es ausgemacht haben, da habe ich die Arbeit noch nicht kennt. Heute weiß ich, du hast mich bratzelt. Ich hab dich nicht bratzelt. Ich muss meine Raten zahlen. Mhm. Beim Möswirt habe ich die zugelegte Kasse am Abtritt austragen müssen. Und verstehen sie ausleeren. Die waren über mich hergefallen wie Wölfe. Die haben wir es genommen. Ja, sei so gut. Die haben mein Geld nicht mehr lassen. So weit kommt es auch noch einmal. Die Sache geht nicht mehr lang gut, Tante. Ein Haufen Leute gegangen und alle wird websen. Ah, was? Aber tu halt was rein, deine Automaten, wenn du was rausholen willst. Am Anfang hast du es ja auch da. Aber jetzt wirst du nichts wie erziehen von lauter Ruhe. Hey. Das lassen sich die Leute nicht mehr gefallen. Die da schlagen mich noch und deine Automaten dazu. Aufhören damit oder was rein tun. Eins oder das andere. Aber wenn ich da nichts mehr hab zum rein tun, das heißt, halt auf. Warte mal. Was suchst du denn? Da hab ich noch. Ja. Siehst du das? Da tust du die Beutel dabei rein. Das sind Kunstgegenstände. Was? Ja, die ist ja nackert. Das ist die Leder mit dem Schwan. Da sind schon noch mehrere so Auszüge dabei. Mei, das ist Geschmackssache. Du bist ja nicht gescheit. Ich glaube, ein sauberes Geschrei. Ah, tu es nur nein. Die habe ich mal spottbillig gekriegt. Nein, da gibst du mir schon lieber die Ringe und die Kettel, die was du im Schubladen drin hast. Ich habe schon rausspitzen sehen. Das sind meine allerletzten. Schau, Kubert, die Beutel waren mehrer. Das war ein ganzer Schwung und die langen nie. Nein, hör mal bloß auf mit denen. Ein Kunstverstand hast du schon keinen. Wo die jungen Burschen da sowas mengen. Was du nicht alles weißt. Das verstehe ich besser, weil ich meins bei der kenne. Die schauen ganz gern hin, was zum Sehen gibt. Ist der eine wie der andere? No, no, no. Alleweil noch besser, man speist mit was gemalt hab. Also, da ist dir deine Ringel schön ein, das langst damit. Und wenn's gar sind? Das sehen wir noch schon. Ach, heiß. Angel? Ja, Herr? Wo ist meine Zeitung? Wo habt ihr mir's denn hin? Auf dem Schrank hab ich's gesehen. Ich such's aber nicht. Geh, such mir's halt du her. Gleich her, gleich bin ich soweit. Was tust du denn die ganze Zeit? Alles bloß, weil das Wasser gerade heiß war. Hab ich mir gedacht, wasch da halt deine Füße. Ach so, da hab ich ja nichts dagegen. Ja, da ist er. Ich hab's gleich. Lass dir nicht Zeit. Du musst nichts überstürzen, das ist nicht gesund. Ja, und dann kriege ich einen Krach, bald die Schwägerin kommt. Bist nicht der, der ihrer Magd. Da schau ich her. Seit wann wascht man sich denn in einem fremden Wohnzimmer seine Füße? War ja nehmt herin, Frau, ich war ja allein. Ja, das sicher. Zwang sie deine Füße nicht so her. Wart, einer lern es. Au! Ah, ist das heiß. Sie vertrank schon. Nur nicht so empfindlich. Aber schöne Füßerl hat's. Ja, Annal, was sehe ich denn da? Dein kleiner Zeh ist ja krumm. Ich kann ja aufgehen, wenn ich im Weg bin. Ja, bloß die kleine Zehe anschauen müssen, weil es krumm ist. Das sind schon die richtigen, die sie von der Arbeit wegdrucken. Jetzt sag nur gerade, dass Annal nicht fleißig ist. Und willig ist auch, Annal. Und jung ist. Jung ist auch, ja. Das ist einmal so auf der Welt. Möchtest mich ausbringen, gell? Bei dir greift ja nichts an. Du bist zach. Ich bin auch zach. So, fertig. Zieh sie einen alten Schuh zu, verstanden? Das, wenn ihr ein Vater bist. Das schönste Gewand anziehen bei der Arbeit. Und das Hintergestell gerade so dran. Ja, will ja keine Klosterfrau werden. Ha, auf ihn haben sie gewartet. Nichts wie mit dem Manns wieder runter und zinteln. Wird dir halt gefallen? Bis er mal zu spät ist. Aber für sowas bist ja du zum haben. Da musst du gleich mit tun. Ich bin mir nichts bewusst. Ist schon mancher zu einem geschlapperten Christkindl gekommen, wo sie nichts bewusst war. Statt dass du um eine gesetzte Person schaust. Nein, gesetzt bin ich mir selber gerade nur. Bist du dir vielleicht ein, die mag dich? Der sticht doch bloß deine Sache in die Augen. Du, jetzt mach aber langsam, gell? Sieh, das brauche ich mir fein nicht nachsagen lassen, wenn ich auch da im Dienst bin. Meiner, sie hat keine Augen im Kopf. Puh, mit denen gebe ich mich doch gar nicht ab, dass sie es wissen. Stellst dir kein gutes Zeugnis nicht aus mit dem, was du anderen Leuten anhängst. Bleibst du auch nicht, meiner. Hilf du nicht fest dazu. Du bist ja so dumm, dass du brummst. Du suchst ja bloß hinter allem, was weißt du selber nicht gut bist. Hast du das deinem Mann auch so gemacht? Der hat mir keinen Grund gegeben wie du. Das war schon ein anderer, wie du bist. So. An dem ist mir nicht aus dem Druck hängt, wie bei dir. Ach, ich bin ja dumm, dass ich das tue. Schafft er ja keiner. Ich kann da meine Chancen wahrnehmen. Auf mich hätte bald mancher Auge. Macht eins. Das glaubst du. Ja, nachher weißt du was, Balbina. Um den schaust du. Für die Gott dabei. Geh noch zu. Die treibe ich noch raus aus dem Bau. Was will man? Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Da geh her, Gockerl. Nix wie fressen aus Gminke, aber das nimmt auch mal ein Ende. Ja, da gehst her. Piep, piep, piep, piep, piep. Ah, bist du aber ein schönes Gockerl. Haben wir schon beim Kragen. Noch flutet nicht so schwarzer Teufel. Geh, wer wird sich den fürchten? Wir zwei Kinder durcheinander. Tu dich nicht so aufhören, geh weiter. Stirbst du geschwinder wie ein Mensch? Nein, ich tu dir nicht weh. Ich tu dir gar nichts. Na also, haben wir es schon. Jetzt ist es schon geschehen. Eine schöne Ansprache haben sie wohl gehalten. Ja, mein, mit der Gockel muss man es auch kennen. Was macht's Geschäft? Wie lassen sie sich ruhig in die Automaten? Pro gut, sage ich. In der Sache habe ich keinen Ärger, die läuft. Da habe ich auch keinen Zweifel gehabt, so wie sie gestellt sind. Was sie anlangen, die ist gerade. Anna, hängen Sie den Gockel ins Waschhaus zum Ausbluten. Sie jageln. Weil ich ihn gerade da hab. Sind Sie nicht von Heroldsbach? Ja. Wo jetzt so viele Leute nachfahren? Haben Sie da auch schon was gelesen? Darum komme ich ja drauf. Man redet von 60.000, die an einem einzigen Tag dort waren. Marant Josef, da wenn man jetzt dort war und ein Haus dort hätte, sie, da könnte man sich gesund stessen. War keine schlechte Idee. Was in Heroldsbach die Wirt und die Unterkunft sind, für die geht eine gute Zeit an. Oh. Die können es vom Lebendigen rausschneiden, das sage ich nicht. Und ich Esel bin da geboren, bloß jetzt bin ich fort. Haben Sie denn gar keine Verwandtschaft mehr dort? Bloß meine Taufpatin halt noch. So. Ich gratuliere halt noch jedes Jahr zum Namenstag, weil das bei uns so eingeführt ist. Ein kleines Eisel hat es und eine große Scheine dabei. Mhm. Ja, in so eine Scheine, da braucht man aber da allerhand Leute nicht. So habe ich das noch gar nicht angeschaut. Da könnte man da was aufziehen. Da müsst ihr da was einfallen lassen. Gängt denn da gar nichts? Ich werde mit der Taufpatin reden. Und bloß nicht auf die lange Bank geschirmt, haben Sie gehört? Ja. Natürlich brauchen Sie noch wen auf der Seite. Eine Person, die sich auskennt und wo das organisiert. Für sowas waren Sie schon recht. Mhm. Wie ist nachher jetzt das? Was? Glauben Sie da dran? An was? An die Erscheinungen. Ah, das hat mit dem nichts zu tun. Unter uns gesagt, ich verliere da meinen Kopf nicht. Ich hab schon das Richtige. Sieh, ich bin an einem Lastwagen dran, den kriege ich billig. Den Motor lasse ich ausschleifen, dann geht er für neu. Mit dem kann man es ja aufschaffen, die Leute. Handelt sich bloß ums Quartier. Das müsst ihr nicht aufbauen. Das tat schon. Gegen eine Pauschale, dass wir schon das meiste haben, den vom Transport allein werden wir nicht fett. Ja, nie. Das muss schon das Übernachten bringen, die Verpflegung, das darf man nicht die anderen lassen. Sie haben vielleicht eine Initiative. Mhm. Da sind wir dagegen all die Hirn. Ja, mei, man tut, was man kann. Sie sind für eine Quappede. Eine ganz Quappede sind Sie. Ganz eine Quappede ist das, wenn man muss sich gerade so stammen. Ja, auf den Mut fallen ist die Schwägerin nicht. Wird die Frau? Ja, so weit denke ich auch wieder nicht. Da hätte ich mich nicht davon weg an ihrer Stelle. Die können sie in 10 Jahren anschauen. Auf die werde ich selber schauen, wenn man was möchte. Aber bei mir zieht es nicht. Ich bin da auf einer. Ja, sonst nichts mehr. Hat sie einer gar eine Andeutung gemacht? Ach, unseren Teich sind so Sachen nicht. Verlassen sie einen da ganz auf mich. Ey, was ist denn heute passiert, hä? Warum? Was hast denn du mit dir drin? Gehst du am Ball? Ja, mein neues Gewand habe ich angezogen. Da ist ja auch mal was gleich sich. Sauber. Das weißt du mir die Leute überfahren. Ja, aber dir gefällt ja sowas nicht. Möchte ich nicht einmal sagen. Dann müsstest du schon ganz eine schwache Stunde haben. Ich weiß schon auch, was eine Frau hebt. Tja. Du, das Gewand hat auch nicht mit Verstand gemacht. Da drückt sich einen Schusser anders raus. Wem nachher? Dir? Man wird doch nicht gleich so persönlich. Die Mannsbilder halt. Ja, bist du schon auch nicht ganz sauber. Man wird noch hinschauen dürfen, ohne dass man sich dabei was denkt. Oder hast du gemeint, ich bin so eine traurige Scheiche, dass du nichts drin hast in der Hand? Ja. Ich darf ihm schon warm machen. Meinst du? Gesetzt dem Fall, dass ich mich auslasse. Bei dir darf einer schon einen Schutzengel haben. Ich war mir nicht so zusammennehmen dort. Na, jetzt geschnackelt. Da war der Fehler nicht groß. Könnte aber in Grum, denke ich. Da war die Wede und der Boden noch nicht aus. Nein, bei dem bleibt's nicht. Muss er nicht dabei bleiben? Anhängen lasse ich mich nicht. Du hast ja schon mal angefangen. Weißt du, bist der Klärende. Das war eine Zeit. Ich darf gar nicht dran denken. Da hat mir für nichts gefehlt. So? Das war nicht so wie jetzt. Wo man von nichts leben muss. Der hat vorher ganz eine gute Venus gehabt. Ah. Von dem kannst du was abschneiden. Ihr meint es allein wunderbar, so wie ihr kennt's nichts. Weißt du das so gewiss? Der, wenn bloß gestanden ist neben einem, zu dem hast du dazugehört. Der war fein da. Ah. Aus dem hast du nicht alles rausziehen müssen mit der Zange. Na, sei nur grad froh, dass du das gehabt hast. Ich möcht's halt jetzt auch noch. Wenn's wollt's, dann frisst's einen aus der Hand, das Weibsbilder. Aber wenn's gefressen habt, dann beißt's. Ein anderer tat sich Finger abschlecken bis zum Mählerbogen, wenn er so ein Angebot hätte. Der Mitzgerjackel, das kannst du schon sehen. Bist schon ganz gut angeschrieben bei dem. Ach, das versuffene Mannsbild war mein letztes. Sechs bin ich und für mich wärst du die letzte. Wir haben direkt Angst vor dir. Möchtest du wissen, warum? Nein. Da kannst du mir so gehen wie dein Kugel. Schau, ich bin keiner vom Nachgeben. Du auch nicht. Überleg dir das bloß, was das war. Und außerdem, weißt du, zu genau, darf man halt auch nicht mehr hinschauen bei dir. Bist halt du ein wenig überstanden. Weißt du, weil du noch ein Gräsch bist. Du geschirr der Hammi. Eben drum. Alt bin ich selber. Da hat man Schneiden über so. Pfui Teufel. Pfui Teufel ist das Mannsbild gemein. Tante Bina. Reg mich nicht du auch noch auf. Hey, was bist denn so grante? Ah, nix. Was bist nachher du? Sechs sind gekommen. Sind die für dich? Ich bin halt sechs brauchen. Hast du Stroh gekauft oder was? Wir können leider nicht auf den nackerten Boden beten, wenn's zahlen sollen dafür, nicht? Ach so. Fangst du jetzt wirklich an mit dem Heroldsbach? Wer rastrost? Bloß der Jackl ist mir noch zu langsam. Das hängt alles nur an seinem Quartier. Der Papa hat schon recht, weißt. Du langst schon an Gott zu viel hin. Von deinem Papa möchte ich nichts hören. Kümmert sich euch nur um eure eigenen Sachen, verstehst? War recht. Und was zum Beispiel soll ich in den Automaten nicht, wenn ich morgen rausfahre? Was kommst du denn schon wieder mit dem daher? Meinst du deine drei Ringe lange für ewig? Deine Automaten sind leer. Ja, dann tust du ihm die Beutel rein, habe ich gesagt. Okay. Möchtest du das wirklich machen? Bleibt mir schon nichts. Und das ist auch gerade das Rechte für euch, Mannsbruder. Ihr seid ja allesamt schlecht. Was meinst du? Ich mein das nicht bloß, ich weiß. Anna! Anna! Anna! Schreit's mir schon wieder. Lass nur schreien. Am Samstag auf die Nacht hast du frei. Wenn einer tut, hat's was wissen. Bleib nur da, du bist nicht der, ihrer Magd. Ich möchte auch mal was von dir haben. Allerweil allein ist nicht schön. Ja, wenn man es dir noch einmal so macht wie Neile, schnür ich mein Bündel und geh. Nein, da fliegt man schon eher den aus. Das hat mich schon richtig gewurmt, was die von mir sagen tat. Ich bin noch keinem nachgelaufen. Ich brauch mir keinen. Ich bleib Lady. Okay. Lady wirst du bleiben. Geht andere Leute auch so. Das gewinnst. Mach mir nichts vor. Ich meine gerade, du bist die letzte Zeit gewandt. Ich meine gerade, du bist verliebt, hä? Ging es zu. Ich meine allerweil, heute am Samstag halt die einer ab, wenn du frei hast. Hm? Nein, warum nicht? Ja, ich kann herhocken, wie die traurige Zeit. Kann der Herr einen Spaziergang machen? Vielleicht sieht er mich laufen? Du wirst mich wegen vermissen, wenn du mit einem jungen Kampi gehst. Na, so ist es wieder nicht. Ich mach mir nichts draus. Also ein junger Kampi? Sing mich nicht an, du. Nimm dir am Ende noch beim Wort. Bei einem solchen weiß man nie, wie er sich auswächst. Bist du mehr für was gestanden sein? Könnte erst nur sein. Macht eins. Wenn das aber wahr ist, muss ich dir direkt was sagen. Was meinst du, was mir heute Nacht geträumt hat? He? Woher soll ich das wissen? Mir hat kein Gott geträumt. Ich bin wieder verheiratet. So? Ich hab nicht einmal gewusst, mit wem. Ich konnte den Traum gar nicht so verzeihen. In einer Tour habe ich zu dir hingeschaut. Mhm. Und hab gewusst, in dem Zimmer da drin ist meine Frau. Die kommt jeden Moment rein. Wie er aber nach dir gegangen ist, bin ich aufgewacht. Und da waren wir so wohl und so gut, als wir da. Naja. Siehst du, so dumm kann man uns träumen. Das war halt die erste Frau? Nein, das war nicht die erste Frau. Das war schon wie anders. Du. Seit dir muss man auflassen, Annel. Wenn der richtige Hochzeiter kommt. Kurz vor mal kehre ich nicht um. Das reicht dich. Du. Nicht. Anna. Nicht. Jetzt da schau ich. Sauber, ja. Sag ich. Die ist beieinander. Susanna im Bade steht drauf. Mit der darf ich auch baden. Ja, solchen seid ihr. Ja, schämt es euch gar nicht. Aber warum? Da ist doch nichts dabei. Wir werden nicht blind. Das Urteil des Paris. Der hat gleich einen Harem. Ja. Nein, weißt du, das ist aber schon zu viel. Ich lass mir schon was gefallen, weißt du, aber das ist ja. Direkt eine Sauerei ist das. Ja, wenigstens ja. Einer, der noch einen Anstand hat. Wir lassen es sehen. Aha, sehen möchtest du das aber schon, gell? Ja, weil der Paris drauf ist. Ja, wir können denn die sowas in den Automaten nicht, der wo öffentlich ist. Da darf ich mir ja Sünden fürchten. Alles, was recht ist, aber die können wirklich angezeigt. Denen gehört ja gleich alles zusammengehauen, wenn die sowas machen. Da kenne ich nichts. Blutsau, das ist direkt ein Hetz. Das war ja kein Hetz nimmer. Das war ja ganz einfach ein Schand. Mein kleiner Bub hat das Beutel dahergebracht. Das sind ja die reinsten Jugendverderber. Na okay. Ja. Na ja, das gehört sich an Herrn Pfarrer gesagt. Jawohl. Das ist auch. Sind Sie da nicht beim Peterwolf dran beteiligt an den Automaten? Vom Sattler drin, in der Schanze? Ich meine schon. Sein Hubert habe ich schon dir mal gesehen, wie er das Geld rausgetan hat. Also vom Peterwolf hätte mir das nicht erwartet. Ja, nicht. Dass dieser solcher ist, der wo sein dreckiges Geschäft macht, mit der Tod sind. Ja, also ein Witwer, wenn er noch gut beieinander ist, der kommt auf aller Hand, weißt du? Irgendwo muss es halt raus sein. An seiner Stelle wisst ihr mal ganz was anderes, wie es raus müssen, mein Lieber. Ach so, meinst du? Ja, braucht er so weit nicht einmal gehen. Er hat ja ganz was Jungs in seinem Haus. Was zum Neibeißen? Oder hat er noch anders? Ich beiß das schon auch nicht. Oh, verrückt! Du musst mich nicht drücken wollen, Annel. Ich hab meinen Kopf so voll. Nein, das muss man schon sagen, was jetzt wird. Ja, was wird werden? Lass dich halt nicht mehr hindern. Braucht jetzt es nicht. Und von dem sagst du nichts, dass man es in ein paar Monaten schon kennt. Ja, nur, ich kann es auch nicht aufhalten. Musst du halt mit deinem Vater noch reden. Das war mein Letztes. Mein Vater lässt mich so nicht mehr rein. Ich streib mich ja nicht weg davon, Annel. Ja, das sollst du auch noch. Auf das gib ich da was, wenn du mich samt dem auf den Misthaufen schmeißt. Am Misthaufen schmeiß ich dich nicht, dummes Gerät. Ich komm halt nicht so, wie ich möchte. Ja, so darf ich meinem Vater nicht kommen. Heiraten kann ich dich nicht. Weißt du nicht ausgeschmiert mit einer, die fest zugreifen kann? Tat's mir ja gefallen, Annal, schau. Aber nach dem Malon geht's ja nicht. Ist der Bub nicht älter wie du. Das hast du vorher gewusst. Ja, freilich. Stoß hat's mir schon gegeben. Aber bloß wegen dem Stoß. Weißt schon, gleich heiraten, das. Man, da hängt schon noch mehr dran, nicht? Du musst es ja wissen, was man macht und was nicht. Balbina. Bruder, du? Ja, was ist denn los? Der Teufel ist los in die Dörfer umeinander. Deine ganzen Automaten hauen sie zusammen. Bist narrisch? Die Kästen, wo noch nicht einmal gezahlt sind? Ja, wie ist denn das möglich? Na, das Gerüht haben sie angefangen. Das war wie das Laufen der Feier, wie das einmal ausgekommen ist. Schwester, jetzt machen sie die fertig. Ja, da muss man da was tun. Mit denen muss man da reden. Hubert von aus, red mit denen, geh zu. Was geht denn das mir? Ah, das wird dir nicht so gehen. Mach auch nicht über den Teppen. Hubert, ich hab ja bloß die. Nicht, dass du sagst, man hat dich verlassen. Rausfahren tue ich. Aber wenn ich heimkomme, will ich mein Geld sehen. Drei Finger lege ich aufs Herz. Du siehst heute noch dein Geld. Ich tue dir ja alles, Hubert. Vor mir werden wir recht. Siehst, der ist anders wie du. Der traut sich hin. Mein gehört's ja nicht. Verbringe mich nicht umsonst in Gefahr meines Lebens. Ja, was haben denn jetzt hier angefangen? Hä? Ich? Sind Sie ganz vom Kopf verlassen? Warum? Und für sowas mache ich am Birken. Wer hängt denn drin bei der Sportkasse, wenn es einen Zaustell gibt? Ich! Aber Jagli kennen ihn gar nicht mehr. Ich und in Zukunft schwör nicht mehr. Beim Geldbeil hört die Freundschaft auf. Schauen Sie, dass Sie Geld herbringen. Ich? Da müssen gefälligst schon Sie dafür sorgen. Wie weit sind Sie denn mit der Taufbau in Sie Talent? Schauen Sie, dass ich dir mal was zusammengeht. Nix mehr ist. Ich spiel mit ihnen nicht zusammen. Ich bring mich nicht in Verruf. Wir zwei machen wir kein Geschäft nicht mehr miteinander. Da schneiden sie einer bloß ins eigene Fleisch. Meinen Sie? Sie haben birgt? Ich hab kein Geld nicht. Ja, bringen Sie die Scheine nur gerade einmal her, dann verdienen wir uns und ihnen passiert nichts. Haben sie nicht. Von ihnen lassen mich zwingen. Zwingen lassen mich, du hast so gar nichts, dass sie es wissen. Hochstapperin, verschandel dich. Ach so steht's. Na, wenn ich's nur weiß. Und du nachher? Du bist scheint Sagi. Ja, ist ja schön genug, dass ich das gesagt hab. Obwohl, das der Vater uns früher genug, wenn's zu dir einmal leid gehört. Zu mir kommst du mir fein nachher nicht. Du hast da gemiert. Haben andere Leute auch keins. Und jetzt darf ich machen. Vielleicht nicht mit der Jagel, mit seinem Auto noch mit. Das ist nachher dein eigene Bruder. Ja, geh noch grad zu. Lass mich noch grad alle allein. Das könnte so passen. Aber ich bleib da schon in deiner Nähe. Fang bloß du auch noch an, dass du was von mir möchtest. Mit mir musst du deine Abrechnung noch machen. Ich krieg noch meinen Rest. Wie soll ich den abrechnen, wenn ich nicht einmal weiß, wie groß mein Verlust ist? Möchtest du nicht auch noch auf mich umlegen, hä? Das ist nicht mehr wie gerecht, wenn du mein Teilhaber bist. Nein, nein, Schwägerin, so tun wir nicht. Das geht nicht an mir aus, wenn du meiner Frau ein Geld abdruckst. Von Haften steht da fein nichts drin. Haften tue ich einmal nicht. Lass nur nicht aus. Fries mich nur ganz auf. Ich kann auch nicht krank sein dafür. Aber nein, Rumpin hast du belassen. Ich? Ja, du. Wer hat denn das Hinterrucks eingefädelt? Und wem ist das eingefallen? Wer hat denn in einer dort die Hand aufgehebt und sein Buben auch noch mit da lassen? Du, jetzt hast du es aber genau beieinander. So was ausgeschämt wie du läuft nicht gleich wieder rum. Jetzt war ich schuld. Jawohl, du. Du hättest ein Gescheiter sein müssen und dagegen sein. Hättest mir einen Arsch gehabt. Ja, das kannst du haben. Das kannst du haben. Wenn's da einer weißt, hättest du mich ganz einfach gezwungen, dass ich kurz noch die Kästen gleich wieder verschädert. War schon noch besser gewesen wie so. Gibst das zu? Du meine Liebe! Ach, du. Da sag ich schon gar nichts mehr. Sonst hat's mir Dreh verschlagen. Ich bin baff. Mir kannst du mein Zeugnis schreiben. Was soll ich? Ich möchte bei dir auch stehen. Ich suche mir einen anderen Dienst. Nichts Not, immer ist dir nicht eingefallen. Ich hab meinen Urlaub noch gut. Dann ist heute der letzte Tag. Ich kann gehen. So streng brauchst du dich nicht geben. Zwischen uns ist nicht genug. Ich geb mich nicht streng. Ich kann dich bloß nicht mehr sehen. Geh, Annerl. Sei doch gescheit. Komm, geh mal her da. Geh noch, komm. Ja, so. Du. Wenfall, der Hubert kommt. Ein Duscherkehr. Das macht sie erdäuschend. Bussieren schon am helllichten Tag. Es ist nicht passiert, wenn du was wissen willst. Sind Sie nicht noch schlechter, Sie? Aber das wird einem Vater gesteckt, wart. Einer wie einen scheinheiligen Schein nimmer. Balbina, du hältst jetzt das Mal. Das wirst du mir kaum verbieten. Und ein Onkel vor Rotneck wird's auch gesagt. Dann sag nur das auch, dass ich's heirat. Was? Leonhard. Jawohl, weil es gleich ist. Sollen Sie sich im Meilerholz reißen? Gut, aber jetzt aus. Den möchtest du heiraten. Warum nicht? Wenn's mir gefällt und wenn's passt. Und du kannst schauen wie der Weher Dame, weil du das nachschauen hast. Weil der Hochzeiter nicht gezogen hat. Jetzt bist du baff, gell? Mir reib bloß meine Schwester. Warum bin ich wieder Reiber? Boah, ich warte auf die, wie aufs ewige Leben. Ist das wahr mit meinen Automaten? Ist das wahr? Von denen sehe ich es gerade drum nicht mehr. Das ist ein Haufen Blech. War alles zusammen? Ja, wo ich war schon. Ja, und wo ist Kasse? Ausgeräumt haben sie deine Kasse. Bin schon froh, dass ich ohne Kasse heimgekommen bin. Und nicht kommen sie werden. Das ist aber noch nicht alles, Tante Bina. Beim Meselwirt haben sie die Einrichtung auch noch zusammengeschoben. Der verklagt dich auf Schadenersatz, hat er gesagt. Ja, ich häng mich auf. Ich häng mich auf. Macht's nicht gleich die Haustür zu. Das ist die anderen Leute auch noch hören, wie es bei uns zugeht. Vater, die Kurierin schickt das Tapetenmuster zurück. Und der Spangler von Biberg hat mir angeschafft, der braucht deine Matratzen nicht. Das Kipfelberg gibt's auch einen Sattler. So, geht's jetzt glücklich raus an meine Matratzen. Und wenn einer noch was einkauft bei dir, haben sie gesagt, dann schlagen sie ihm das Kreuz ab. Das ist ja nicht mehr feierlich. Die Menschen sind schlecht. Und jetzt, Tante Bina, rucken wir zwei zusammen. No. Du hast gesagt, ich krieg heute mehr Geld von dir. Hast mir Kasse nicht gebracht? Ich komm ja auch nicht entblößen. Lass das halt von deinem Vater geben. Sonst nichts mehr. Mir ziehen sie ihm noch schon ab von dem, was er bei meiner Mutter noch schuldig ist. Nein, wenn mir der Vater geben kann, dann hätte ich ja die nicht gebraucht. Das macht's nur jetzt zwei aus miteinander. Sauber. Jetzt stehe ich da. Aber mir gehört er nicht mehr. Mit mir kann man es ja machen. Geh, Hubert. Nein, mir langt's. Ich gehe mein Bett. Bin heute nicht mehr auf der Höhe. Ach, ich ruhe mich nicht. Von mir aus geht die Welt unter. Ich weiß nicht, was du mit mir hast. Ich will dich da nicht berauben. Bist geschlagen, nur, Hubert. Wenn du eine Stiefmutter kriegst. Was krieg ich? Mein Bub, du weißt das ja bloß nicht, was das wird. Von wem redest du eigentlich? Frag deinen Vater. Der erzählt das nachher schon. Ist das wahr, Vater? Ich hätte das heute schon mal gesagt. Wir heiraten. Kennst du das ja, Donald? Du musst mich schon gar nicht meinen. Donald ist ja nicht älter wie ich. Kann auch nichts drauf hinsticken. Ja, dann geh ich auf Peißenberg, Vater. Auch schon wieder? Nein, ich geh. Ich bleib da nicht mehr daheim. Wie sagt man den Stoffe? Kein gutes Wort kannst du es dir ja nicht geben. Sagt's bloß zu mir nichts. Dickschädel. Also sowas. Albina! Albina! Albina! Du brauchst mich nicht anschreien wie ein Hund. Ich schrei schon anders. Hast du den Buben glücklich aufgehetzt jetzt gegen seinen Vater, ne? Da ist noch lang nichts gehetzt. Das hätte mir einem anders auch sagen können. Bitte bloß nichts sein, du. Mitsamt deinem Hetzen bringst du mich nämlich nicht ab. Auf die Pfeife! Jetzt werd ich heiraten. Ja, heirat's ja grad. Ihr zwei könnt's auf Bädel statt heiraten. Meine Mutter tut nämlich das, was ich haben will. Jetzt darfst du am Geld nachschauen. Meine Mutter musst du jetzt auszahlen und das wirst du noch schon gespüren. Zuerst tut's deine Zahnkartenautomaten, bevor du von anderen Leuten Schulden reden magst. Die ist schon gut. Nein, Schwager. Die zahlst du schon du. Sollst doch deine Mutter zahlen. Und von wem übernahm meine Mutter das Geld her, wenn nicht von dir, weißt, dass du ihr schuldig bist? Also zahlst das halt doch du. Weißt was? Du bist ein Matz. Ich bin bloß nicht aufs Hirn gefallen. Ich komm schon zu meiner Sache. Damals schon möchtest du einen aussitzen mit einem klumperten Geld. Oh, das war ein recht schönes Geld, was du das gekriegt hast. Ja, dann blitz mich halt um, wenn's meinst. Fangst halt mit mir reißen an. Zusammenfall wär's dann schon von selber. Wenn sie nicht auf einen Dinger kennst. Du hast auf uns auch nicht gedacht. Die Nähmaschine hast du nicht hergegeben. Und auf der Leibwasch bist du auch hocken geblieben. Soll ich mich vielleicht nackert ausziehen für euch? Ha! Nackert weißt du deswegen noch lange nicht. Na, ihr tat's dann schon so stehen lassen, dass es eine wahre Schand ist. Aber das tat dir gefallen. Das merkst ja du. Aufs Nackerte bist du scharf. Wie? Ich weiß noch gut, wie du als ein Junge schon hinter mir her warst. Ich war nicht abwesend. Und wie du das Kehner hast. Und wie du die Draht hast. So bringt's ein anderes gar nicht zusammen. Und am Nack hast du mich angelangt, du Malefiz. Siehst du, die möchte ich nicht einmal mit einem Steckerl anlangen, dass du das weißt. Du brauchst ja kein Steckerl nicht suchen. Ich geh schon meinen Weg. Ja, geh nur grad! Bist du nicht gegangen? Wenn ich nicht mit der Gosseln auskaufe, lassen wir Zeit. Sie, Frau, der Gendarme ist da, der fragt nach Ihnen. Was? Sind Sie die Witwe Balbina Pulheller? Zugezogen aus Wasserzell? Ja, das bin ich. So. Aber wenn das wegen meiner Automaten ist, Da ist mein Gewerbeschein. Ja, der nützt ja gar nichts. Sie sind angezeigt, dass Sie einen Schwindel und ein öffentliches Ärgernis gemacht haben. Jetzt kommen Sie nur gleich mit auf die Polizei. Ja, um Gottes Willen. Reden Sie entlang. Ich will aber nicht auf die Polizei. Jetzt ist es gut, he? Wo ist denn mein Haftbefehl? Leonhard, meinst du die Poltens? Die? Die halten nicht einmal die Gendarme länger aus wie einen halben Tag. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange Ruhe kriege für dich. Bist jetzt nicht mehr im Hotel, Sebastian? Wir haben es auslassen müssen. Ich werde erst behandelt. Und da kommst du zu mir. Ich pack bloß meine 7 Zwetschgen. Das Kreuz mache ich, wenn ich raus bin. Ja, will ich auch hoffen, dass ich die endgültig rausbringe. Brauch dich nicht gar so freien. Gib für dich schon noch was zum Schlucken. Puh, sei so gut. Wird dir der Kopf schon noch gewaschen, wenn heute der Onkel von Rot nicht kommt? Ich meine ja, der wascht denn dir? Der putzt schon die zusammen. Ist schon passiert. Ich hab das schon überstanden, weil ich gestern mit ihm zusammengetroffen bin. Ich brauch mich nicht fürchten. Du, wann für mich Weiber kommen, die lasst mir fein rein. Ah, weh, was hast du schon wieder für ein Zeug? Muss ja nicht überall direkt Rumpf sein, wo ich hinlang. Was ich jetzt mache, da fehlt mir nichts. Ja, das hast du seinerzeit auch gesagt. Nein, ich hab mich bekehrt. Hab Reihe und Leid erweckt. Ich halte mich jetzt bloß mehr an die, wo was glauben. Mit denen gehst du leichter um. Okay, ein Geschäft möchtest du halt machen. Ich muss ja auch zu was kommen, nicht? Aber jetzt habe ich in Heroldsbach das Quartier, nachdem ich schon so lange suche. Aber vom Metzger jagen du nicht? Grad von dem, jawohl. Okay. Den habe ich schon lange wieder auf meiner Seite. Der hält so nicht mit und nicht aus. Keine halbe Stunde habe ich geredet, damit noch war er gelungen. Das ist so was. Keiner möchte es nicht. Was ich sagen wollte, Paul, halt mich jetzt nicht auf, ich muss zum Schneidermantel, der macht meinen Chauffeur. Fürs Bier brauche ich Eis, backt muss noch werden, mit meinem Bruder habe ich mich zusammengestellt. Jetzt hat es durchgegangen. Mein Palpina, bist der Katz und fallst alle wieder auf deine Füße. Du, Hubert, hast du vom Peißenberg schon wieder genug? Ich bring bloß meine dreckige Waschform und hol mir eine frische. So viel Recht werde ich schon noch haben. Zieh dir ein sauberes Hemd an. Heute kommt der Onkel von Rotneck. Von mir aus. Hubert, sag's noch, was du denkst. Ich denk mir so viel nicht. Nein, du bist anders zu mir. Du bist ja auch anders geworden. Oder nicht? Was hab ich dir denn da? So möchte ich fragen. Schau, du machst dir ja gar nichts aus mir. So. Das kommt dir bloß so viel, weil da alles schief geht und weißt du nicht hast, mit dem du drehen kannst. Kommst du mal raus aus dem Dreck, dann wirst du sehen, wie schnell dass du mich vergessen hast. Glaub mir's. So muss der Herrin. Und sag noch bloß nur, dass zwischen uns nichts gewesen ist. Ich wüsst nicht wo. Ich hab dir schon genug gesagt, dass ich nichts wissen mag von dir, dass nichts sein kann zwischen uns. Bald dir da nichts sein. Hab ich mir das vielleicht eingebaut, wenn wir zwei schlafen haben müssen, Kammer an Kammer. Zwischen uns eine dünne Wand und sonst nichts. Und dass du da gegangen bist und auf mich gehorcht hast. Ich? Auf die gehorcht? Ja. Wenn du da ganz stark warst und hast dich nicht verraten. Ich hab durchgewusst, wenn du schlafst. Und du hast das von mir auch gewusst. Du spinnst ja. Das ist gewiss. Ganz dicht bist du da gelegen, lieber Männer. Ich bin da keine Wand war. Und auf einmal hast du mir gerufen. Was? Na, ich lieg nicht, das ist wahr. Wie wenn du warnst. Und gleich war es wieder statt. Ich schlafe, wenn ich in meinem Bett liege. Da hat man halt geträumt. Ja, du weißt recht. Ach so, wenn du bist, gehst du mir schon besser aus dem Weg mit deinen schlechten Gedanken. Lass das bloß deinem Vater nicht wissen. Müsst den mal in alle Ewigkeit kränken. So musst du dich aufstellen. Ich weiß nicht, wer da besser ist von euch zwei. Heirat's der Mutter, der dein Vater sein kann. Bloß weil er ein Haus hat. Oh mein, das Haus. Mehr Schulden wie ein Haus. Warum nimmst du ihn dann? Das verstehst du nicht, Bub. Ich will ihn aufschauen können zu einem Mann. Und das tue ich. Du wirst dich schon anschauen, wenn einmal 10 Jahre vorbei sind. Arnold! Das mag ich nicht, dass du mit Hubert umeinander tust. Kommt nichts Gescheites raus dabei. Geh, Hubert, das merkst du. Und das von dem, weil du kein reines Gewissen nicht hast gegen deinen Sohn. Kehr lieber vor deiner Tür. Merkst du das vielleicht nicht? Nicht so wie du. Warst ja schon beim Notar und hast alles der Arnold vermacht, wenn du mal nicht mehr bist. Alles nimmst du mir. Das war dir noch nie gegeben. Das gehört bis jetzt schon an mir. Schau gar nicht, wenn du mich dann redest. Was schaust du denn noch rein? Das Icki. Das ist der andere Hut. Das sehe ich. Und der geht dich nichts an. Das weiß ich. Warum schaust du da nicht mehr hin? Darf ich vielleicht nicht mehr schauen? Glaub ich auch nicht. Also nicht in die Neusig. Ich sag dir bloß das und ich leid's nicht. Geh mir nicht in mein Geil. Die Jungen gehören zusammen, Vater, das ist gewiss. Und darum sag ich, Annel war mir. Schande, voll Teufel. Wie redst denn du mit mir, hä? Freundel. Hast du schon lange keine Prügel mehr gekriegt? Schlagst du mich vor der anderen, dann schlag ich zurück, Vater. Was? Ja, wolltest du ich. Das ist schon fürs ganze Leben, wenn du das tust. Das vergisst ja mal nicht sowas. Schuld bist du, Vater. Du hast mir's genommen. Ja, du bist da ja selber nicht gut, Bub. Gabst du deine Gegend selber ab. Du meinst, für dich ist alles gewachsen. Nein, nein, Bub, noch lang nicht. Was kannst du denn? Ein junges Ding kannst du grundrichten. Sonst kannst du nichts. Und jetzt will ich, dass du überwinnst für deinen Vater. Weil dann noch in gute Hände ist. Ich überwind mich für dich nicht. Überwindst ja du für mich auch nicht. Und auf deine guten Hände pfeife. Hört doch einmal auf. Ich kann das nicht machen. Ich habe nicht gewusst, wie das ist und weiß auch nicht, was an mir dran ist, dass ihr nicht mehr sein könnt miteinander wie Vater und Sohn. Lass dich nicht ihr machen, Annel. Das bisschen Leben darf man nicht bloß auf sich zukommen lassen. Man muss schon raffen drum. Braucht ihr nicht Angst werden. Komm her zu mir, Annel. Pass auf, das wird schon noch schön. Keine gute Stunde soll's haben da herin. Jetzt langsam aber, gell? Hast du wohl noch nie erlebt, wie dein Vater die Luft nimmt? Vater! Du Trauder und Haar! Hebt Hand gegen mich auf! Warte, die Taufe! Warum komm ich nicht mehr, das sage ich dir! Hutz, du Elektriker, du Kramp! Vater! Du Nickel, du Ranziger, auf! Hoi, hoi, was ist denn da los? Das ist gut, Onkel. Grüß Gott. Grüß Gott. Komm ich mitten rein am Verdruss, hä? Ja, was? Mal kackelt nicht. Ist nicht so gut. Das ist das Wunder nicht groß nach dem, was Palpina verzeiht. Müsst nicht alles glauben, was die sagt. Ja, wird schon was draus sein. Aber euch richtig zusammen. Ihr meinst, der Alte hockt ihn gerade nicht hinten und kann nichts. Annel, geh raus dabei. Bloß bis ich mit dem Onkel geredet hab. Ich geh schon. Und ihr hört mir auch schöne Geschichten. Ist das wahr, dass du in den heiligen Ehestand trittst mit einer Person, die nicht viel älter ist wie dein eigener Sohn? Da werd ich da gar nicht Angst vor dem Unterschied, hä? Ich wär ja so her. Ja, sagst jetzt. Aber das musst du erst weisen. Ja, was, ich grab meinem Vater noch. War mein Vater seine dritte Frau um 20 Jahre jünger, ohne dass der Frau was abgegangen ist. Im Gegenteil, die haben nur gestritten, weil er die Karriere nicht lassen hat. Weißt du das ja selber? Ich weiß von meinem Bruder bloß so viel, dass die Abklärung lange nicht erfolgt ist. Aber musst denn du das nämliche Beispiel geben? Ich gebe kein Beispiel. Das mache ich für mich persönlich. So ist aber ein Beispiel geben. Und zwar ein gutes Bub. Für das haben wir schon einen Onkel. Das muss langer in meiner Familie. Er greift halt nichts an, bei den bullischen Buben greift halt nichts an. Sag mir doch ein Bub zu mir in Gegenwart von meinem Buben. Ich weiß Leonhard. Oh mein Bub, ich kenne dich noch wie das Himmellampe hinten auskennt ist. Da wäre ich wohl Bub sagen dürfen. Machen wir die dir? Möchte man schon meinen, mein Bub ist erwachsen und ich bin was Kleines. Jetzt mein Buben sagst du schon, Hubert. Naja, den habe ich halt nicht mehr mit den Himmellampe rumlaufen sehen. Und heiraten tue ich allerweil noch, wenn ich mag. Nicht bloß das. Du warst sogar schon beim Notar. Und es ist geschrieben, dass deine Frau Erbe ist und nicht der Hubert. Kannst du das bei dir ehrlich teilen? Da wird nicht viel teilt. Wenn du mit mir arbeiten musst das ganze Leben, darf der Anhalt schon auch was gehören. Und wenn es notarisch ist, gibt es hinten auch keinen Streit. Mhm. Und dein Sohn hast du auf Beißenberg geschickt. Was, ich? Nein, nein, ich bin schon selber gegangen, Onkel. Und wäre den ganzen Tag rot, wenn ich daheim bleibe. Nein, ich will aus dem Weg sein. Und in Beißenberg ist dir lieber? Was heißt lieber? Nichts Kommodes hast du nicht. Mhm. Du gehst mir auch da nicht mehr zurück, dass man noch ausgerichtet wird. So was kann dein Onkel nicht leiden. Du darfst auf den Fährstall lernen, verstehst? Das zahlt dir nachher dein Onkel. Was? Jetzt hat's aber eingeschlagen. Ja, was ist denn das? Ich danke dir schön, Onkel. Ich danke dir schön. Fährstall dir für mich. Ja. Na, und du, Bub? Was hast du nachher deine Heckenrose? Ich sag das, wie es ist, ich mag das nicht vorstellen, wenn du es bloß anschreist. Ich werde es nicht anschreien, werde ich von ihrer Krone nichts nehmen. Hm, also noch. Annel, komm rein. Das ist mein Onkel, von der Tante Nani, selig der Bruder, wo Mutter seiner Lohr hinter den Roten nicht guckt, und den Haufen Geld hat. Wie heißt denn? Anna. Aha. Du, also ich wäre jetzt dein Onkel. Und will mal keine Klage hören. wenn du nicht mehr nachsiehst mit dem polnischen Mannsbild da. Ich fürchte nicht. Na, Schneid hat's, muss ich schon sagen. Na, von mir aus kann ich auch nicht anbinden. Heirat's zu. So, meine Decken sind organisiert. Auch der Herr Onkel gibt uns die Ehre. Das ist Balsam für mein Herz. Wir zwei haben uns die Meinung schon gesagt. Verstanden? Oh, lasst mich hinsitzen, ich rühre mich nicht mehr. Mein Kreuz. Oh. Hast du einen Schweißen ausgejagt, he? Wenn man sie so übernimmt? Oh, das macht nichts. Zieht die ganze Buse aus, das ist gesund. Schinter reißt es in mein Alter. Hat sich jeder Hund schon. Grüß Gott. Ja, der Herr Onkel. Der Onkel halt, wenn in der Schanze ist, da kommen die Pflege alles zusammen. Auch einmal reingeschaut von Rotneck. Muss ich doch kommen? Muss ich dich halt doch schon einmal besuchen auf die Geschichten aufschwagen. Muss fragen, wie es dir geht. Geht schon wieder. Muss schon gehen. Wenn er starten verrückt hat, heiraten tust du auch, habe ich gehört. Mhm. Mach ich halt meine Gratulation. Hm, kriegst du eine schöne Frau. Allen Respekt. Mitbringen tut sie nicht extra. Aber dir schmeißen sie es in anderer Weise nach. Ah, das ist auch geschwogen. Der Spangler vom Biberg hat mir angeschafft. Du darfst ihm die Matratzen schon bringen. Schön. Weißt du, ich hab schon geredet für die bei den Gescherten. Die haben nichts gegen die. Das hat sie wieder gekriegt. Dann wäre doch alles wieder recht. Allerweil hängt's nicht auf einer Seite. Hab ich's nicht gesagt? Mein Schwager ist nicht zum Umbringen. Was das Geld darf er mehr sein. Wir sind ja gerade froh, dass du kein Geld hast. Bringt nichts mehr Verdruss. Wollen sie die Menschen bloß abjagen. Ob, da muss man sich schon, wenn man ein Geld hat, ich glaub's. Die Verantwortung nicht, dass einem nichts hin wird. Und kannst du nicht mitnehmen einmal. Wenn man so bedenkt, da hat er uns gespart und gespart. Und dann heißt es mittendrin, jetzt hat ein Onkel von Rotneck auch den Schlag getroffen. Du hast ja gemiert. Man nimmt bloß den Fall an. Und das ganze Gesparte liegt da und keiner kann mehr aufpassen drauf. Ich tue euch den Gefallen nicht. Ich werde meine 100 Jahre alt. Wirst aber da schon mit Verstand drüber verfügt haben, über das Geld, he? Und euch alles vermachen, meinst du? Ja? Man redet ja nicht vom Ganzen. Aber leer wärst du uns da auch nicht ausgelassen. Wem soll es denn der Onkel schon gehen? Kinder sind keine da. Also tut ihm dabei nicht mehr weh. Da kriegt man den nirgends eine Ruhe, wo man hinkommt. Sind sie überall auf mein Geld aus? Möchtest bloß alle einsatteln können, dass ich eingeraum bin? Okay, wer redet von dem? Ja, da reicht er von dreimal, gell? Aber da bleibt euch der Schnabel sauber. Muss ich es euch schon mal austatschen, damit die ewige Warterei aufhört. Hm. Du, Balbina und dein Bruder? Hm? Ja. Ihr zwei kriegt's nix. Wenn du mir bloß siehst, jetzt ins Gesicht nehmen und wartest dabei auf meinen Tod. Ich hab's euch aber gesagt, das bringt keine Rosen. Du sei ganz stark, du kriegst erst recht nichts, weil du mich auch bloß ärgerst. Meine Sache kriegt immer alles der Hubert. Brauchst bloß nicht wissen. Ja, das musst du ganz so machen, wie du das im Sinn hast. Von mir aus brauchst du nicht sterben. Ich stirb auch nicht. Wir müssen einmal Tanten da drehen, sonst wäre ich nicht hin. So, und jetzt muss ich heim. Der Zug wartet nicht. Was ist mit euch? Geht eins mit? Ich schon. Ja, ich schon auch. Meine 7 Zwetschgen sind packt. Ah, nein. Der Koffer kommt fort. Und der Reisekorb, der da noch draußen steht auch. Wer jetzt also doch einmal war. Könnt ihr wieder rein in die obere Stube? Könnt ihr es gleich auf die Hochzeit richten? Mir reiter bloß meine Schwester. Ich bin gern gekommen und ich gehe auch gern wieder fort. Keine gute Stunde habe ich gehabt da herin. Kleiner Staat, da wo du jetzt hinkommst, kriegst du das viel schöner. Und da gehört so viel nicht dazu. Deine Litzen habe ich jetzt kennt und woanders geht's wieder von vorne an. Nicht, dass du die Blick. Blick mir noch nicht. Und wenn ich Blick nachher wieder auf. Heirat zu, da seht schon, was aneinander habt. Und meine Gratulation, die kommt noch schon nach. Da wird sein ein freiter Leben und der Gratulation. Machen wir viel Angst. Und was das ist, das wird nicht verraten. Für Gott dabei! Servus. Die hat noch was hinten. Pass auf, Onkel, das Weih hat noch was im Sinn. Na, was Gescheites, gewiss nicht. Weiter, gehen wir. Leonhard. Ja? Leonhard. Was ist denn? Der Gerichtsvollzieher kommt zu dir. Wer? Der Gerichtsvollzieher. Der Balbina, ihrer Mutter, hat uns geschickt. Das Lüder. Mit ihrer Gratulation. Grüß Gott, Herr Peter Wolf. Grüß Gott. Hat einer wer gesehen? Ich glaube nicht, Herr Peter Wolf. Herr Peter Wolf, darf es mir glauben, es ist mir zuwider genug. Mir schon. Herr Peterwolf, ich hätte da eine Forderung. Der Witwe Crescentia Vierlinger aus Wasserzeil, über Hauptsache 4.600 Mark. Können Sie es zahlen? Da muss ich gleich lachen. Also nicht. Streiten Sie so? Auch nicht. Ja. Dann müssen wir halt schauen, was da ist. Zum Finden. Das Bild natürlich musst du da geben. Ausgerechnet meine Frau Boss von Eichstätt. Die werden es wissen, dass ich mich noch auslesen muss. Aber Herr Peterwolf, das wird nicht lange. Machen Sie mir selber einen Vorschlag. Schauen Sie halt nach in mein Lager. Was wäre sonst tun? Mir ist schon lieber, Sie kommen mit. Nein, ich will es gar nicht wissen. Die Couch gehört für nicht uns, die ist bloß zum Richten da. Du, der packt seine Wappen auf die ganzen Matratzen. Ja, aber das wird noch nicht lange. Der nimmt gerade das, was sie am besten verkauft. Ja, no. Der muss das auch verstehen. Kein Deppen schickt es nicht nass. Das reißt ein schönes Loch in dein Lager. Was willst du denn dann noch verkaufen? Das, was der nicht mingert. Mal, jetzt dürfen wir vom Prinzippen leben. Weißt du das auch? Jetzt müssen wir so ziemlich vom Vollen anfangen. Wegen dem Luder, dem Schlechten. Brauchst den Kopf nicht hängen lassen wegen der Person. Die schmieren wir jetzt aus. Wir zwei haben hin zum Arbeiten, Leonhard. Wir sehen uns schon aus. Annel. Jetzt kehrst man. Hat uns das nicht um. Hat uns nichts mehr um. Uns passiert nichts.